Ich stehe auf der Düne wie Napoleon. Es ist früh am Morgen irgendwo an der französischen Atlantikküste, gerade hell geworden. Ich schaue konzentriert aufs Meer, als würde ich einen Angriff erwarten. 4 Fuß bei 10 Sekunden leichter Offshore-Midtide, das sind die Daten aus dem Netz frisch von der Messboje. Von hier oben sehe ich, wie der ablandige Wind den Wellen ins Gesicht weht, die Gischt sprüht wie eine feine Mähne von den Wellenkämmen Richtung Horizont, wenn sie brechen. Es ist die 3. Stunde nach Tiefstand. Bald wird das Wasser zu hoch über der Sandbank stehen. Der Wind wird drehen. Ich bin mit meinen Füßen tief in den Sand der Düne gesunken. Ich gebe mir einen Ruck, löse mich aus meinem Sandsockel und gehe zurück Richtung Zelt, um mich fertig zu machen. Surfology oder Bretter, die die Welt bedeuten. Ein Feature über das Wellenreiten von Juliane Stadelmann. Kitzelt dieses Geräusch angenehm im Ohr? Kribbelt es jetzt in der Magengrube? Kam da etwa ein Seufzer über die Lippen? Wenn ja, dann gehört ihr vielleicht zu den knapp 2,2 Millionen Menschen in Deutschland, die 2019 nach eigenen Angaben ab und zu surfen. Und wenn wir hier vom Surfen sprechen, dann ist das Wellenreiten gemeint, also dieser zauberhafte Sport, bei dem man mit nichts als einem Brett eine Wasserwand entlang gleitet und dabei natürlich einfach gut aussieht. Nicht Windsurfen. Achtung, nicht verwechseln. Wellenreiten ist dieser coole Sport. Windsurfen ist das mit Ralf Bauer in der ARD in den späten 90ern. 2,2 Millionen Deutsche schmieren also ab und zu Wachs auf ihr Brett, um darauf Halt zu finden. Wobei man nicht genau weiß, was diese 2,2 Millionen wirklich unter Surfen verstehen. Eine Welle im Stehen absurfen? Ein Surfbrett neben sich im Sand liegen haben, während man sich bräunt? Ein Surfbrett im Laden anschauen? Zahlen zum Sport sind deshalb schwer auszuwerten. 2,2 Millionen Deutsche scheinen aber zumindest schon mal vom Surfen gehört oder geträumt zu haben. Nur zum Vergleich, ca. 2,8 Millionen Deutsche gaben 2019 an, häufig Yoga zu praktizieren. Bemerkenswert, Yoga geht immer und überall, Surfen eigentlich nur an einem Meer mit genug Welle. Für deutsche Surfer ist Surfen auch deswegen besonders, weil man dafür reisen muss. Das heißt, man muss an einen Sehnsuchtsort fahren. Das ist Philipp Käse. Philipp und ich haben viele Sommer zusammen in Kap de Lomie im Surfcamp gearbeitet. Kap de Lomie, das ist so ein Sehnsuchtsort für mich. Als ich 2016, quasi am Anfang meiner Reise, mit Philipp spreche, ist er im Leistungsausschuss des Deutschen Wellenreitverbandes, kurz DWV, aktiv. Zu diesem Zeitpunkt ist der Deutsche Wellenreitverband ein relativ kleiner Verband aus Ehrenamtlichen, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Interessen der deutschen Surfszene zu vertreten. Seinen Hauptsitz hat er damals in Philipps WG. Und klar ist schon mal: Um surfen zu gehen, braucht man keinen Vereins- oder keinen Verbandsausweis. Das heißt, Surfen, ganz ähnlich wie Skaten, sind informelle Sportarten, die unorganisiert einfach gemacht werden. Ne? Also man meldet sich nicht per se in einem Verein an, wenn man surfen lernen will, sondern man steigt ins Auto, fährt irgendwo nach Frankreich, Spanien oder irgendwo anders hin in die Welt, geht in eine Surfschule und lernt das. Denn zunächst einmal ist es so, Surfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind landlocked. Waxicon, Waxicon, Waxicon, Waxicon. Waxicon, das Lexikon des Surfens. Landlocked, von Land eingeschlossen. Eigentlich ein Begriff aus der Wirtschaft, der für Länder ohne direkten Meereszugang genutzt wird. Im Surferslang heißt es, ich muss reisen, um zu surfen. Das ist übrigens der Sand am Strand von Kap de Lomie. der quietscht, wenn man drüber läuft. Früher habe ich nach langen Tagen im Wasser und am Strand nachts nicht etwa vom Meeresrauschen und von perfekten Wellen geträumt, sondern von diesem Geräusch. Stundenlang quietscht es durch meine Träume wie ein Tinnitus. Manchmal auch noch, wenn ich längst zurück in Deutschland war. Man muss auch dazu sagen, dass Surfer, wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, auch nicht unbedingt in ihrem Heimatland besonders oft sind und dort trainieren, sondern das sind Reisende. Ne? Die fahren um die Welt, ob jetzt auf der QS oder der CT, also ob jetzt in der ersten Liga oder in der zweiten Liga, sage ich es mal so, um es verständlich zu machen, da muss man wie in der Formel 1 um die ganze Welt reisen, verschiedene Wettkämpfe fahren, dort Punkte sammeln. Und ansonsten ist es auch so, dass die Top-Surfer in Deutschland auch zum großen Teil gar nicht in Deutschland aufgewachsen sind, sondern auch aus Ländern kommen, wo entsprechende Wellen sind, weil eine Profikarriere fängt schon in ganz, ganz jungen Jahren an und dann wächst man am besten irgendwo auf, wo gute Wellen sind. Und das ist nicht Deutschland oder Österreich oder die Schweiz. Der DWV setzt sich also für junge Surftalente aus dem Ausland ein, die mit deutschem Pass surfen. Hallo, mein Name ist Leon Glatzer. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin deutscher Surfer für Team Germany. Zum Beispiel Leon Glatzer, Sohn deutscher Auswanderer aus Kassel. Auf Maui geboren, in Costa Rica aufgewachsen, surft nun fürs deutsche Nationalteam. Oder Rachel Presti, 17 Jahre alt. So basically, my mom was born and raised in Berlin, so she has a German passport and German citizenship. Also meine Mutter kommt aus Berlin, deshalb hat sie einen deutschen Pass und die deutsche Staatsbürgerschaft. Erst habe ich ein paar Jahre für das amerikanische Team gesurft und für die USA bei den Wettkämpfen des Internationalen Surferbandes mitgemacht. Auf einem dieser Wettkämpfe traf ich dann das deutsche Team. Hey, my mom's German and I was thinking of getting a German passport and maybe switching teams just because of better. Ich habe eine größere Chance, mich über das deutsche Team für Olympia zu qualifizieren. Also habe ich den deutschen Pass beantragt und gewechselt. Ended up getting a German passport and just switched. So here you are, surfing for Germany, being an Olympic hope for Germany. Do you think the Olympic Games are able to transform surfing as a sport? Glaubst du, die Olympischen Spiele verändern den Surfsport? They have already. Everybody is becoming super athletes. Everybody has coaches. Everybody has trainers. Everybody has sports. Das haben sie schon. Jeder wird ein super Athlet. Jeder hat Trainer und Psychologen. Jeder ist sich der Dopingkontrollen bewusst. All das hat das Surfen vorangebracht, es zu einem wichtigeren und auch härteren Sport gemacht. Rachel und Leon, zwei aufsteigende Sternchen am Surferfirmament. Beide werden vom DWV und mittlerweile auch von der Deutschen Sporthilfe gefördert. Do you still go surfing just for fun? Yes, of course. Ja, natürlich. Aber jetzt gerade ist es nur Training. Schade eigentlich, denn der Spaß beim Surfen, der Stoke, um den soll es ja auch gehen. Wexikon, Wexikon, Wexikon, Wexikon. Wexikon, das Lexikon des Surfens. Stoked sein. Englisch für beheizt, angeheizt, begeistert, hingerissen oder einfach nur Woohoo ist das emotionale Großereignis beim Entlanggleiten oder Herunterrutschen einer Welle. Von der englischen Bedeutung her hat der Stoke auch mit dem Brandherd oder mit der Glut zu tun. Ich würde daher auf Deutsch eher von einem inneren Funkenschlag sprechen. Es ist pures, glühendes Adrenalin, das oft auch nach dem Surfen noch stundenlang in unseren Gehirnen schwelt. Zurück zur Realität deutschsprachiger Hobbysurfer und Surferinnen. Die hat meistens nicht unbedingt mit krassen Wellen zu tun, geschweige denn mit den Olympischen Spielen. Der deutsche Wellenreiter liegt im Durchschnitt auf seinem Brett und bekommt wahrscheinlich 5 bis 10 Wellen pro Session. Session ist dann die Zeit, in der er im Wasser ist. Und in dieser Zeit fährt er dann ein paar Mal an der Schulter parallel entlang, was nicht besonders spektakulär ist. Das hier ist Philipp Kurecki. Er ist der Präsident des Deutschen Wellenreitverbandes. 2016, als wir uns zum ersten Mal zum Gespräch treffen, wohnt er ebenfalls in der WG von Philipp Käse. Das Bild, was aber von dem Wellenreiten in Deutschland existiert, ist riesige Wellen, Boardshorts, Sonne, Bikinis, Bier, unfassbar spektakuläres Surfen. Und diese Diskrepanz zwischen dem Bild, was es gibt vom Wellenreiten und dem, was der Deutsche tatsächlich macht, da gibt es halt so diese Lücke und diese Lücke, glaube ich, ist der Anreiz für Deutsche, immer weiter surfen zu gehen. Ich laufe die Holztreppe zum Strand herunter. An der Wasserkante. Von hier unten sehen die Wellen noch mal viel größer aus. Der Shorebreak saugt den Sand vor mir nach oben und kracht auf den Strand. Der Shorebreak. Diese letzte Welle, die eine richtige Kante in den nassen Sand hacken kann. Ein letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Erlöschen dieser weitgereisten Wasserwesen. Energie, die ihren flüssigen Körper verlässt, um sich gierig den nächsten zu suchen. Eine physikalische Seelenwanderung mit Genickbruchpotenzial. Hallo? Hallo? Ah, jetzt geht's. Sehr gut. Ja, hi. Cool, dass es klappt. Ja, voll. Ich bin schon sehr gespannt. Ich erreiche Tamara Gabriel über Skype in ihrer Heimat in Wien. Tamara ist Anthropologin und Sportlerin und eine der wenigen deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen, die zum Wellenreiten intensiv geforscht haben. Früher hat von jung bis alt bis die 60-, 70-Jährigen jeder gesurft. Ja. Und heutzutage ist halt das Image von den Jungen, die, keine Ahnung, Party machen, einen drauf machen und, und. Ne? Ja. Aber dass jetzt Kinder und ältere Menschen und Frau und Mann und alle gleichwertig früher gesurft haben, ne, das hat sich auch irgendwie gewandelt. Ja. Ne? Das war früher in Hawaii ein Familiensport. Ne? Tamara hat ihre Forschungsergebnisse in dem Buch Surffieber auf Hawaii veröffentlicht. Und auch vor allem, was auch ganz interessant ist, wie ist das Verhältnis von Mensch und Wasser in Europa gewesen? Mhm. Ja, weil wir haben einen ganz anderen Bezug als die Menschen, die wirklich beim Meer leben. Mhm. Ja, oder überhaupt die Polynesier, die haben einen ganz anderen Bezug zum Wasser als bei uns. Bei uns ist das Wasser assoziiert worden mit dem Tod. Das sehr viele Missionare haben darüber geschrieben. Mhm. Hawaii, Polynesien hatte keine Schrift. Ja. Es ist ein schriftloses Volk, ja. Und so ist es sehr schwer, jetzt den Ursprung wirklich zu definieren. Ich will es trotzdem versuchen. Ich verabrede mich mit Tamara zu einem echten Gespräch und fange an, mich durch Berichte von den ersten Eroberern und Missionaren zu graben. Keha'a alapuna. E ku ehume a pa'a ikamalo. O ka ika ika la ika papa o halepo o pae o halepo i kanalu ho e kanalu mai kahiki. Punas Tanz. Steh auf, lege schnell das Gewand um, lass die Sonne vorreiten, um dem Brett mit Namen Halepo den Weg zu zeigen, bis Halepo auf der Woge gleitet. Lass Halepo die Brandung besteigen, die aus Tahiti hereingewalzt kommt. Wie kann man definieren, wann der Mensch zum Schwimmen begonnen hat? Sehr schwer, oder? Das wird ja nicht niedergeschrieben. Hat ein Mensch versucht, ein Tier nachzumachen? Ist er per Zufall ins Wasser gefallen und hat gegrault wie ein Tier? Hat er bewusst gesagt, es muss irgendwie gehen, dass man jetzt schwimmt? Gischt peitscht das Blätterdach eines Altars. Hikiaus Tempel. Zur Mittagsstunde sollte man diese Wellen surfen. Hüte dich vor den spitzen Korallen an der Küste. Die Wasserrinne hier ist tückisch. Wie der Hafen von Ka Hui Hewa. Ua o ia noha ka papa. Noha Maui. Noi oi naoi oi. Ein Brett zerschellt auf dem Riff. Maui spaltet sich, bebt, versinkt im Schlamm. Die Haut des Surfers ist glitschig. Nur der Beste der Besten schält sich trocken aus der Brandung, umgeben vom fedrig fliegenden Sprüh des Wellenritts. Nun hast du großartigen Surf gesehen, in Puna und Hilo. Also diesen Ursprung von Schwimmen, der ja sehr eng mit dem Surfen zusammenhängt, Bodysurf, das ist so gut wie nicht oder sehr schwer zu rekonstruieren. Was man allerdings rekonstruieren kann, ist, dass man an vielen Orten der Welt Formen des Wellenreitens ausübte, zum Beispiel in Peru oder Ägypten. Aber nur auf Tahiti nutzte man lange Bretter, um Wellen aufrecht stehend zu surfen. Und ausschließlich auf den hawaiianischen Inseln, die im 12. Jahrhundert von Tahiti aus besiedelt wurden, entwickelte sich der Spaß dann zu einer Leidenschaft für die breite Bevölkerung und sogar zu einem Wettkampfsport. Nur dort entstanden so viele verschiedene Brettertypen und Surfstile. Als Kapitän James Cook und seine Crew dort landeten, war das Surfen schon fester Bestandteil im Alltag der Bevölkerung. Und auch wenn die Polynesier keine Schrift hatten, gibt es trotzdem erstaunlich viele Gesänge und Tänze, die die Jahrhunderte überdauerten und mit deren Hilfe die Menschen sich Geschichten erzählten, aber auch Wissen weitergaben. Kumai, Kumai. Erhebet euch, ihr großartigen Wogen aus Tahiti. Die kräftigen, sich kräuselnden Wellen erheben sich mit den Weinreben, die wir beschwörend auf die Wasseroberfläche schlagen. Walle, du weite, tobende Brandung. Am 12. Juli 1776 setzte James Cook in Plymouth Segel und brach zu seiner dritten und letzten Expedition in die Südsee auf. Über Südafrika, Neuseeland und die Tonga-Inseln ging es in Richtung Nordosten durch den stillen Ozean. Am 20. Januar 1778 landete Cook mit seinem Schiff, der Resolution, auf Kauai, einer damals noch unbekannten Insel. Er nannte sie und ihre Nachbarinseln die Sandwich-Inseln, heute die hawaiianischen Inseln. Mit ihm an Bord waren auch ein paar Männer, die Tagebuch führten und ihre Beobachtungen penibel festhielten. Schon bei dieser ersten Landung in Kauai beschrieb Kapitän Charles Clerk folgende Beobachtung. Diese Leute gehen mit großer Geschicklichkeit in ihren Booten vor. Und sowohl Männer als auch Frauen scheinen ihrer selbst im Wasser so Herr zu sein, dass es fast so scheint, als wäre es ihr natürliches Element. Sie haben ein anderes Selbstverständnis davon, sich auf dem Wasser zu bewegen, eines, das wir nie zuvor antrafen. Dies tun sie mit Hilfe eines dünnen Brettes, etwa 2 Fuß breit und 6 oder 8 Fuß lang. In der Form exakt wie unsere Brieföffner aus Horn. Auf diesen sitzen sie rittlings, dann legen sie ihre Brust darauf ab, paddeln mit ihren Händen und steuern mit ihren Füßen und bahnen sich auf diese Art so schnell einen Weg durch das Wasser, dass sie auf diesen Brettern einige unserer besten Boote, die wir auf den beiden Schiffen mit uns führen, innerhalb weniger Minuten umkreisen können. Trotz größter Kraftaufwendung der Crew. Charles Clerk, Kapitän der Resolution, 19. Januar bis 2. Februar 1778, Waimea, Kauai. Es war zum Beispiel so, wenn die Wellen perfekt waren, dann ist man lieber surfen gegangen, man hat kein Feuerholz gesammelt, dann hat es am Abend halt nichts Warmes zum Essen gegeben. Die ganze Familie, jung bis alt, Frau, Kind, Mann, alle dick, dünn, alle sind zum Strand gegangen, gingen surfen. Das ist für mich eigentlich schön, dass es so etwas gibt. Dieses Volk findet sein größtes Vergnügen in etwas, das bei uns nichts anderes als Angst und Entsetzen auslöst. David Samuel, Assistent des Chirurgens auf der Discovery am 22. Januar 1779, Kealakekua Bay. Was ganz klar ist, Hawaii hat von der Sozialstruktur ein sehr hierarchisches System. Wir denken immer nur alle an Aloha und Peace und Shaka. Das war ganz und gar nicht so dort. Ne? Die haben wirklich ihre Kasten gehabt, man kennt es von Indien. Ja? Da war der König, da waren die adeligen Beamten, da gibt es auch noch Untergruppen. Dann waren die Makainana, das waren das gemeine Volk. Und dann gab es die untreuen Sklaven, die Kauwa. Ja? Und man muss sich da schon vorstellen, ein Sklave, der hatte dann nicht irgendwie jetzt beim Adeligen bei seinem Brett irgendwas zu suchen oder zu tun oder schon gar nicht in einer Welle. Also da kam schon die Hackordnung auch rüber. Ja? Was natürlich nicht bedeutet, dass die Menschen, ob jung oder alt, jetzt nicht zusammen surfen gegangen sind, aber Reibungsstellen gab es überall. Das hat man früher auch allein schon gewusst anhand der Wellenbretttypen. Das war ein Statussymbol. So wie wir den Porsche fahren, haben die halt dann früher ein Olo-Brett gehabt. Ein Olo-Brett, muss man sich vorstellen, könnte bis 7 Meter lang sein. 7 Meter, 70 bis 80 Kilogramm. Ne? Wenn der König gekommen ist mit seinen 4 Träger, hat man schon gewusst, okay, ich gehe in die andere Bucht lieber. Ne? Es gibt immer noch diese Porsche-Fahrer am Strand, nur dass sie eher die inoffiziellen Könige sind und nicht mehr die Todesstrafe aussprechen können, wobei sie sich so benehmen, als könnten sie. Im Gegensatz zum Snowboardfahren, wo es je nach Schwierigkeitsgrad markierte Strecken gibt, schaffen es bei kleineren Wellen und bei genug Ausdauer oft Anfänger und Fortgeschrittene ins selbe Line-up. Wexikon, Wexikon, Wexikon, Wexikon. Wexikon, das Lexikon des Surfens. Das Line-up. Als das Line-up bezeichnet man vom Strand aus gesehen den Bereich im Meer knapp hinter der Brechungslinie der Wellen. Dort bricht keine Welle. Die Surfenden sitzen wie auf einer Perlenkette nebeneinander aufgereiht, lined up also, und warten dort auf ein Set. Oder besser gesagt, sie lauern. Schon mal Surfer im Line-up beobachtet? Wenn sich eine surfbare Welle nähert, geht ein Ruck durch die Gruppe und alle schalten in den Kampfmodus. Es gilt, wer am nächsten an der Brechungskante, also am Peak der Welle ist, hat Vorfahrt. Da, wo die Kante bricht, bildet sich eigentlich eine Warteschlange. Aber tatsächlich werden die Karten bei jedem Set neu gemischt. Denn nur weil jemand an der Reihe ist, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie die Welle auch bekommt. Wenn der Surfer mit Vorfahrt die Welle verhaut oder verpasst, stürzen sich die Aasgeier des Line-Ups auf den Wasserberg. Wer flink ist und genau aufpasst, bekommt das Exemplar. Und dann heißt es, Welle selbstbewusst surfen und bisschen böse gucken. Damit bloß keiner auf die Idee kommt, sie doch noch anzupaddeln. Die Richtung der Welle nach links oder rechts lässt nämlich nur einen Surfer pro Welle zu. Ansonsten Karambolage. Ei, Karamba! Wenn man die Welle bis zum Strand gesurft ist, paddelt man wieder raus ins Line-up und stellt sich dort hinten an. Theoretisch. Wie jede Schlange ist auch diese Warteschlange ein soziales Event. Jeder, der drängelt, bringt ihre Daseinsberechtigung in Gefahr. Deshalb reicht oft einer aus, um im Line-up Anarchie und Anstandslosigkeit herrschen zu lassen. So als würde es irgendwo Fernseher umsonst geben. Dann herrscht das Recht des Stärkeren. Das ist auch der Grund, warum das Vergnügen im Meer oft zur großen Geduldprobe wird. Und warum ganze Stunden vergehen, indem man ein oder zwei Wellen oder gar keine Welle surft. Jetzt muss man sich vorstellen, da kommen Entdecker nach Hawaii und die sehen dann einen 60 Jahre alten Mann da im Wasser mal rumspielen und Sport machen. Das war damals, wenn man das in unseren Kontext hier in Europa sich vorstellt, das war nicht vorstellbar. Hier war der Atlantik oder Wasser. Man hat Krankheiten damit verbunden. Man hat gesagt, ja, die Leute, die sich da auf ein Schiff wagen, das sind Helden, das sind Wahnsinnsleute, das ist ein Kamikaze-Unternehmen. Ja? Ganz anders, das stellen wir da vorbei. Mitte des 19. Jahrhunderts zogen die Missionare ab und der Handel mit Zuckerrohr ein. Für viele Hawaiianer und Hawaiianerinnen hieß es jetzt, arbeiten oder hungern. Noch ein Grund mehr, nicht surfen zu gehen. 1893 wurde die Königin Liliuokalani unter Hausarrest gestellt und 5 Jahre später wurde Hawaii von den USA annektiert. Wir Haole sind in das Land gekommen durch Missionare, Entdecker, Reisende, Forschende, Touristen und haben sehr viele Krankheiten mitgebracht, leider. Und die hawaiische Bevölkerungszahl dadurch stark dezimiert, deswegen auch Surffieber. Als James Cook 1778 ankam, lebten etwa 400.000 Menschen auf den hawaiianischen Inseln. Im Jahr 1896, also etwas mehr als 100 Jahre später, waren es gerade mal noch 30.000. Doch der Sport war immerhin noch so sichtbar, dass er das Interesse der ersten Touristen, die die Insel besuchten, weckte. Unter ihnen war auch ein gewisser Samuel Langhorne Clemens, der unter seinem Künstlernamen Mark Twain die ersten größeren Berichte über Surfen schrieb. So wie diesen, der 1872 in seinem Reisetagebuch Roughing It oder auf Deutsch durch Dick und Dünn veröffentlicht wurde. An einer Stelle stießen wir auf eine große Gruppe nackter Eingeborener, beiderlei Geschlechts und aller Altersstufen, die sich mit dem Nationalsport des Wellenreitens vergnügten. Der Eingeborene paddelt dabei 300 bis 400 Yards hinaus aufs Meer unter Mitnahme eines kurzen Brettes, wendet dann dem Ufer zu und wartet, bis eine besonders riesige Woge kommt, schwingt sein Brett im richtigen Augenblick auf die Schaumkrone und sich selbst auf das Brett und zischt dann wie eine Granate vorbei. In der Folge habe ich selber versucht, mal eine Welle zu reiten, aber gelungen ist es mir nicht. Ich setzte das Brett richtig an und auch im richtigen Moment, verpasste aber den Anschluss. In einer Dreiviertelsekunde schlug das Brett an Land, doch ohne jede Fracht. Und ungefähr in derselben Zeit schlug ich auf Grund. Allerdings mit ein paar Fässern Wasser in mir drin. Für die Hawaiianer ist die Surf Zone seit Anfang des 19. Jahrhunderts ein Rückzugsort und ein umkämpftes Grenzgebiet. Denn es ist ein Ort, der von den Europäern nicht eroberbar ist, weil sie schlichtweg nicht in der Lage waren, sich in ihm zu bewegen. Der soziale Status der Hawaiianer steht in der Surf Zone über dem der Europäer, unabhängig davon, was in Land passiert. Dort waren die Hawaiianer immer noch unabhängig, frei und konnten eine europäische Vorherrschaft vereiteln. So beschreibt es zusammengefasst der Historiker Isaiah Helikonii Walker in Waves of Resistance. Wer ganz wichtig ist, vielleicht habt ihr mal irgendwann am Rande was davon gehört, das ist der sogenannte Duke. Duke Kahanamoku heißt der Mann. Ja, der war Olympiasieger, Filmstar in Hollywood und. Und der hat wirklich durch seine Reisen, dadurch, dass er als Schauspieler auch gereist ist, er war auch Rettungsschwimmer, hat er diesen Surfsport weltweit, sage ich mal, bekannt gemacht. Er war in Europa, in Portugal, in Australien. Der hat es wirklich langsam wie ein Fieber, sage ich mal, verbreitet. Ja. Der Duke war 1912 außerdem der erste farbige Olympiasieger im 100-Meter-Freistil-Schwimmen. Für die, die vielleicht nicht alles über den Duke wissen, 1911 sprang er ins Hafenbecken von Honolulu, schwamm 100 Yard Freistil und brach den aktuellen Weltrekord um 4,5 Sekunden. Er nahm während der nächsten 20 Jahre an 4 Olympischen Spielen teil und gewann viele Goldmedaillen. Ich habe mich immer gefragt, Duke, was ist spannender für dich? Eine Olympiade zu gewinnen oder eine dieser riesigen Wellen abzureiten? Das ist beides recht spannend. Aber ich denke, das Surfen bedeutet mir sehr viel mehr. Der größte Reiz meines Lebens besteht darin, diese riesigen Wellen abzureiten mit den dicken Brettern, die um die 105 Pfund wiegen und ca. 16 Fuß lang sind. Es gibt eine Geschichte vom Duke, dass er mal eine 1,5 Meilen lange Welle in Waikiki abgeritten hat. Das ist eine Legende hier in Hawaii. Genau wie der Duke. Der Duke brachte das Surfen nach Australien und Europa. Durch seinen Status als olympischer Schwimmer konnte er sich Flugreisen leisten. An den Orten, an denen er Wettkämpfe hatte, surfte er, wenn es ging, und begeisterte die Menschen rund um die Welt damit. Der Duke, aber auch der weiter aufblühende Tourismus auf den hawaiianischen Inseln sorgten dafür, dass Anfang des 20. Jahrhunderts Geschichten und Bilder von diesem abgeschiedenen Ort in die Welt getragen wurden und damit auch die ersten Klischees rund um Surfen und die Südsee. Surfen entwickelte sich zu einer Subkultur. Matt Warschau schreibt in dem Buch Surfing: Von dem Moment, in dem die westliche Welt das Surfen entdeckte, galt es als Sport für Außenseiter. In der Vergangenheit gibt es fast keinen Text, in dem nicht hervorkommt, was den Surfer vom Nicht-Surfer unterscheidet: Hautfarbe, Bildung, Kultur. Surfen war also ideal, um in den 40ern bis hinein in die 70er seine weißen, gut gekleideten, privilegierten Eltern auf die Palme zu bringen. Ein Sport der Unterprivilegierten, der Aussteiger, der Andersdenkenden, der Ungebundenen, der Jugend. Gleichzeitig entwickelte sich die Werbebranche rasant und entdeckte das Surfen als Motiv. Es tauchte in Zeitschriften, im Fernsehen und in Filmen auf. Wellenreiten ist eine vorübergehend olympische Disziplin. Die finanzielle Zuwendung, die der DWV vom Bund bekommt, belief sich 2019 auf 355.705 Euro. Zum Vergleich, das Klettern, ebenfalls eine vorübergehend olympische Sportart, bekommt 588.000 Euro. Das sind für beide Sportarten Peanuts, wenn man sich das Gesamtvolumen der Fördersumme anschaut. Die Rekordsumme von 82 Millionen Euro bekommen alle olympischen Sportarten 2019 insgesamt vom Bund. Der DWV konnte dank Olympia aus der WG aus und in ein echtes Büro einziehen. Yannick Dörr und Nele Koch sind die ersten Festangestellten, die das deutsche Profisurfen zu bieten hat. Die ersten Bretterbürokraten sozusagen. Sie teilen sich beim DWV eine Stelle als Leistungssportreferent. Die einzige feste Stelle, die es im ganzen Verband gibt. Alle anderen arbeiten weiter ehrenamtlich, trotz Olympia. Worin besteht Ihre Arbeit bei so wenig Mitgliedern? Ein zentraler Punkt unserer Arbeit ist natürlich die Abwicklung der Fördergelder. Also von der Abrechnung, Planung, das komplette Programm, der bürokratische Wahnsinn im Prinzip hinter der Sportförderung, den wir versuchen, so gut wie möglich hier abzuarbeiten. Aber wir beide versuchen auch, neben unserer halben Stelle, die wir eigentlich ja beide nur haben, auch möglichst viel ehrenamtlich noch voranzutreiben und den Verband als Ganzes halt gut aufzustellen. Und weißt du, wie das ist, ob theoretisch Leute sich aus allen Ländern der Welt, Surfer und Surferinnen aus allen Ländern der Welt, qualifizieren können, theoretisch? Oder? Theoretisch schon. Ich sag mal, alle, die an den Wettbewerben teilnehmen, wo es um die Qualifikation geht, können sich auch qualifizieren. Und über die Chancen, Chancen sind natürlich eine andere Sache, ne? Ja. In der privaten Profiliga sozusagen, der WSL, da hinzukommen auf die ersten 10 Plätze, das ist schon mit einem erheblichen zeitlichen, finanziellen Aufwand verbunden. Also eigentlich braucht man sozusagen erstmal eine Struktur und man bräuchte eine finanzielle Starthilfe, um sich an so eine Qualifikation ranzusurfen. Genau, so. Je nachdem, ob man jetzt den Weg wählt über diese Profiliga oder ob man auf diese einzelnen Events geht. Also ich persönlich habe immer das Gefühl, dieses Surfer-Girl-Dings funktioniert auf Social Media besser als irgendwie so dieses Surfer-Boy. Ich meine eher so, dass eine Frau nicht so Skills haben muss und halt einfach übers Aussehen, über Social Media da mehr Aufmerksamkeit generieren kann. Und wenn sie dann auch noch ganz gut surft und so, dann ist es natürlich doppelt gut. Und wenn die deutschen Jungs jetzt noch nicht so was Krasses machen wie irgendwelche Australier oder Hawaiianer und so und die irgendwie einen Turn oder einen Trick posten, dann ist es für die einfach ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Das ist Valeska Schneider. Sie war 2017 deutsche Meisterin im Longboarden und war im Kader der deutschen Surf-Nationalmannschaft. Dann ist es natürlich so bei den Wettbewerben an sich, ich glaube, es bessert sich minimal, aber es ist schon immer noch so, dass die Männer immer bevorzugt werden, wann die guten Wellen sind. Weil dann auch irgendwie die bessere Show ist für die Zuschauer oder die besseren Zeiten. Also Frauen, die sind dann nachmittags dran, wenn der Onshore kommt oder so. Keine guten Bedingungen, um zu zeigen, was man drauf hat. Und von außen wahrscheinlich auch nur halb so schön zum Zugucken. Und wie sieht's mit dem Preisgeld aus? Vor ein paar Jahren wurde das eben so geändert, dass das gleich ist bei der World Surf League und bei deutschen Wettkämpfen auch. Das Problem dann ist nur, dass die Männer halt eben mehr Möglichkeiten haben, also Wettbewerbe. Und dann gibt's einfach mehr 10.000-Punkte-Events und bei 10.000-Punkte-Events kriegst du auch viel mehr Geld. Ich zähle die Wellen eines Sets. Immer 6 Wellen kommen hintereinander rein. Danach ist eine Pause. 2 Minuten, vielleicht auch mal 5. Auf jeden Fall lang genug, um es gut rauszuschaffen ins Line-up. Das Meer leuchtet in der Morgensonne. Ich laufe die Holztreppe zum Strand herunter. We can scale down the wave height and also the structure. Wir können die Wellenhöhe und die Struktur der Welle maßstabgetreu runterrechnen. And then we can recreate the storm, which und dann den Sturm, den wir im offenen Meer beobachtet haben, im Labor nachmodellieren. Ich bin in England im sogenannten Coast Lab der Universität Plymouth. Man hört eine künstliche Welle aus der Maschine. Erzeugt durch Ziehharmonika-ähnliche Pumpen für rein wissenschaftliche Zwecke, nicht zum Vergnügen. Wie berechenbar sind Wellen eigentlich? War ich auf dem Holzweg und dieser Sport, den ich als so unbändig und waghalsig empfunden habe, ist eigentlich längst gezähmt? Dr. Dasha Nayake führt mich durch das Coast Lab. Now we are talking about sea level rise and also heute geht es viel um den Anstieg des Meeresspiegels und schwere Stürme wegen des Klimawandels. Früher sagte man, ein schwerer Sturm kommt alle 100 Jahre. Nun sind es alle 50 Jahre, weil es mehr Energie in der Atmosphäre gibt. Die führt zu höheren Wellen und stärkeren Winden. Im Coast Lab treffe ich auf Ben Howie, Ingenieur und professioneller Surfer. Er ist mehrmaliger britischer Meister im Longboard-Surfen. Mein Name ist Ben Howie und ich bin professioneller Longboarder aus Großbritannien. Ich habe gerade meinen Doktor gemacht über Wellenenergieanlagen und ihre Wirkungsfelder. Und ich bin auch gerade von den Longboard-Meisterschaften in Frankreich zurück. Wexikon, Wexikon, Wexikon, Wexikon. Wexikon, das Lexikon des Surfens. Longboard. Beim Surfen im Meer gibt es 2 große Disziplinen, das Shortboarden und das Longboarden. Das Longboard ist die Mutter aller Bretter. Bis circa in die 60er, 70er Jahre surfte man ausschließlich auf langen Brettern wie im alten Hawaii. Von einem Longboard spricht man ab einer Länge von 9 Fuß, also circa 2,70 Meter. Es hat auch eine andere Form als ein Shortboard. Ist etwas runder und bauchiger mit mehr Volumen und mehr Auftrieb. Deshalb kann man mit einem Longboard Wellen anpaddeln, die noch gar nicht gebrochen sind. Longboarder sind zum Ärger der Shortboarder deshalb oft eher auf der Welle. Das große Brett in der Wellenwand zu bewegen, wirkt oft wie ein grooviger Tanz. Wenn Shortboarden Pop ist, dann ist Longboarden Jazz. Highlight ist der Hang 10, das Balancieren des gesamten Körpers auf der Nase des Brettes, während man weiter an der Wellenwand entlang gleitet und der hintere Teil des Brettes vom Gewicht der brechenden Welle stabil gehalten wird. Sieht lässig aus, ist wahnsinnig schwer. Man sagt Longboardern auch nach, sie seien oldschool, entspannt und smooth. Wölfe im Schafspelz, würde ich mal sagen. Denn auch die Longboarder kämpfen natürlich um jede Welle. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio wird es als Disziplin leider nicht ausgetragen. What do you think about that decision that the surfboard is an Olympic discipline now? I think it's gonna change. Ich glaube, es wird viel ändern. Früher, als die Menschen auf die Suche nach neuen Orten gingen und abgelegene Inseln im Nirgendwo entdeckten, nur um die perfekte Welle zu finden, da warst du nur mit deinen Freunden im Wasser und hast versucht, deinen eigenen Stil zu entwickeln. Jeder surfte anders. While somebody in a contest might get a three. In other people's eyes, they might be getting 10. Während jemand im Wettbewerb mit einer 3 bewertet wird, kann er in den Augen anderer Menschen den ganzen Tag eine 10 bekommen, nur weil sie eben genau diesen Style lieben. Und dein Style entwickelt sich mit den Menschen, die du triffst. Das ist einzigartig. Es wäre schade, wenn das verloren geht, weil man versucht, einen Sport, der subjektiv wahrgenommen wird, an bestimmte Bewertungskriterien anzupassen. Ich wollte euch ganz herzlich willkommen heißen zur allerersten deutschen Meisterschaft im Rapid Surfing. Toll, dass ihr alle gekommen seid. Vielen, vielen Dank. Langenfeld bei Leverkusen. Unit Surfpool. Meine erste Begegnung mit dem Surfen auf einer stehenden Welle. Ich bin mit der S-Bahn angereist. Der Unit Surfpool liegt in einem See, in dem schon seit Jahren eine Wasserskianlage ihren Dienst tut. Ein schweres Commitment am ersten Turn. Schön auf dem Rail gewesen jetzt hier bei dem Turn. Der Wettkampf in Langenfeld startet. Frontside Reverse. Noch 10 Sekunden an die. Und ist er da. Fast. Fast geschafft. Und auf. Es ist so ein bisschen so, okay, also ist es das jetzt? Was genau soll das? Weil die ja irgendwie hin und her fahren. Ich weiß nicht genau, was da bewertet wird. Manche fahren ja nur hin und her, wo ich mir denke, okay, gibt es dafür jetzt einen Punkt? Bisher habe ich 2 Leute gesehen, wo ich dachte, geile Tricks. Aber bei den anderen habe ich irgendwie so gedacht, okay, wie so kleine Kinder, die so tanzen und sich im Kreis drehen und alle klatschen. Und man denkt so, okay, gut, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das Surfen hier ist natürlich sehr viel closer. Ja? Und natürlich von den technischen Moves, die gebracht werden, da gibt es natürlich mehr Moves, weil die Welle natürlich immer gleich läuft und du hast wesentlich mehr Chancen. Mhm. Aber im Meer kann es dann mal passieren, dass du 20 Minuten draußen liegst und gar keine Welle hast. Mhm. Und eigentlich das gar nicht zeigen kannst, was du kannst, weil du vielleicht jetzt den Spot nicht richtig lesen kannst. Ich geselle mich zu den Punktrichtern und denke an Ben Howies Worte über die Subjektivität dieses Sports. Was wird denn auf so einer stehenden Welle bewertet und wie? Okay, jedes Mann sich bereit, drauf. Tief drin, hoch raus, einmal andere Richtung, kleiner Verlust vom Flow, dritter, wiederholtes Manöver, raus. Okay, sind wir ungefähr im guten Average-Bereich, Average to good, dass wir da einfach uns jetzt Platz nach oben noch lassen, falls wir das besser ausgeführt, aber auch hier Platz nach unten. Hier in Langenfeld sitzen 4 junge Männer auf einer Bierbank und starren auf die vom Wasser überspülte Rampe vor sich, auf der sich Surferinnen und Surfer hin und her bewegen. Fehlt da nicht die weibliche Perspektive? Also ich sehe mal wenig, wer da jetzt genau judged. Aber klar, die ganzen Funktionäre und die Entscheidungen treffen, auch im DBV und also halt bei einer deutschen Meisterschaft oder so, sind eigentlich schon hauptsächlich Männer. Das spiegelt wahrscheinlich dann diese Entscheidungen wider. Sexismus und Diskriminierung gibt es in vielen Sportarten. Das Surfen ist davon leider ganz und gar nicht ausgenommen. Im Gegenteil. Manchmal habe ich den Eindruck, es gehört fast dazu. Zwar gibt es in den letzten Jahren einige Ansätze, was zu ändern, zum Beispiel die Angleichung der Preisgelder, aber in der Realität ist es immer noch so. Wenn ich mit meinem Freund im Urlaub in einen Surfshop gehe, um mir ein Brett zu leihen, dann wird fast immer davon ausgegangen, dass ich Anfängerin bin und er Fortgeschrittener. Frauen können halt gut aussehen auf Brettern, Männer können surfen. Geht sozusagen auf künstlichen Wellen gerechter zu zwischen Männern und Frauen? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, was mir an diesem Rapid Surfen sehr gut gefällt und so, weil da kommt es halt wirklich dann mehr auf die Performance an und nicht einfach noch dieses Geschlechtermissverhältnis, dann sich da irgendwie die Welle erkämpfen zu müssen. Die Welle schlägt ein und zerfetzt meine Körperbrettsymbiose wie ein Hackeball. Ich bin für einen Moment Juliane in Einzelteile zerlegt. Meine Augen sind geschlossen. Ich kugel mich zusammen, beuge einen Arm über meinen Kopf, den anderen vor mein Gesicht. Es sind bestimmt keine 3 Sekunden, aber für mich ein Moment großer Panik. Unter Wasser, der Druck des explodierenden Schaumes über mir. Oder unter mir? Keine Ahnung. What do you think of wave pools like that? Was halten Sie von solchen Wellenbecken, die eine Menge Energie erzeugen, nur so zum Spaß? Just for pleasure. I think it is good for the sport and also probably it will also good for environment in Ich glaube, das ist gut für den Sport und ich glaube, das ist auch gut für die Umwelt. Wenn man sich diesem Sport widmet, dann führt das vielleicht dazu, dass Leute mehr auf ihre Ozeane aufpassen und sich dem Meer verbundener fühlen. Und das steigert hoffentlich das Umweltbewusstsein. Der Gedanke, dass Surfen auf stehenden Wellen das Verantwortungsbewusstsein für die Meere steigert, bringt mich zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Surfen und Nachhaltigkeit, geht das überhaupt? Nachhaltigkeit bedeutet ja ein Abwägen von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten. Das heißt, man muss in irgendeiner Form eine Balance hinkriegen. Und jetzt in Zeiten von Klimadiskussionen, wie wir sie jetzt haben, da, wenn man die Frage stellen würde, geht über klimafreundlicher Tourismus, dann ist das, glaube ich, schon sehr viel schwieriger zu beantworten. Ich treffe Wolfgang Strasters in einem Café in Berlin. Er ist Professor für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Ferntourismus ist mit Klima einfach nicht vereinbar, das ist ganz, ganz klar so. Aber wenn wir jetzt zum Nachhaltigkeitsthema kommen, sozusagen wieder in diese Abwägung, in diese Balance, dann muss man einfach sagen, dass viele Regionen, auch weit weg von Deutschland, vom Tourismus durchaus profitieren. Nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in sozialer Hinsicht. Und dann ist es keine Lösung zu sagen, Tourismus geht gar nicht, es müssen alle zu Hause bleiben. Dann würden ganze Wirtschaftszweige in ländlichen Regionen zum Beispiel zusammenbrechen. Tourismus also als Chance für nachhaltige Entwicklung. Und wie sieht es mit der Rolle des Surfens dabei aus? Das Problem mit Natursport in Deutschland ist, dass wir nur noch sehr begrenzte Räume übrig haben und dass es so eine Art Flächenkonkurrenz gibt zwischen Natursportbedürfnis und Naturschutz. Gerade Wassersport, also naturnahe Gewässer, sind in Deutschland inzwischen selten. Und das heißt, dass sich dort auch diese entsprechenden sensiblen Arten, die darauf angewiesen sind, in solchen Räumen zu leben, die konzentrieren sich dort. Jesper, probier mal noch eins mit Bahn, wenn ich nimmst du Nines mal. Kannst auch Nines nehmen, das schiebt noch ein bisschen mehr vielleicht, wenn dir das andere jetzt zu klein ist. Probier mal noch immer. Ich bin im Havelland, genauer gesagt in Pritzerbe, im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Ein kleiner Ort an der Havel, circa 1 Stunde Autofahrt westlich von Berlin. Hier lotet Frank Sorge mit seinem Surfprojekt Two Wave die Grenzen zwischen Natursport und Wellenkunst aus. Ja, also vom Energieverbrauch hier sind wir wahrscheinlich unter dem Energieverbrauch pro Kopf, wie bei einem Schwimmhallenbesuch oder eine Tennishalle oder andere Sportstätten. Also da muss man ins Verhältnis setzen, dass halt, wenn man irgendwo durch eine Heizung halt Erdöl verbrennt, dann würde ich dann die gleichen Energiekosten entstehen bei allen Indoor-Sportarten eigentlich. Mit seinem umgebauten Boot pflügt Frank durch die Havel. Auf einer abgesteckten Strecke von ca. 300 Metern fährt er 2 Stunden lang hin und her und zieht Surfer auf seine Heckwelle. 275 Meter, schreibt er auf der Homepage, kann man alle 4 bis 5 Minuten surfen. Das ist eine Menge. Jetzt, das war eigentlich so der einzigste Grund, warum ich überlegt habe, das nicht zu machen, war der Verbrauch. Ja, wie gesagt, auf pro Kopf so 2,5 Liter etwa, also so circa 20 Liter pro kompletter Tour verbrauchen wir hier. Das ist wirklich extrem wenig. Der Propeller ist eine Sonderanfertigung. Mehrere Propeller habe ich da bauen lassen, um das Drehmoment am Motor genau an der richtigen Stelle abzufassen. Und wenn man das alles so beherzt und sich da ein bisschen beliest und auskennt und ein bisschen Try and Error. Mhm. Bist du Ingenieur oder was? Nee, ich bin Pragmatiker. Einfach probieren und was funktioniert, weiterentwickeln und verbessern. Ja, das funktioniert für mich eigentlich ganz gut so. Wird mir jetzt auch in den letzten Jahren eigentlich immer bewusster, dass Surfen eigentlich nur ein umweltfreundlicher Sport ist, wenn man direkt am Strand wohnt. So beim letzten Urlaub habe ich auch festgestellt auf den Kanaren, dass die meisten Surfer, wenn die eine Woche da sind, mehrere hundert Kilometer fahren, alleine um die Spots abzuchecken, wo die Wellen am besten sind oder wo das Line-Up am leersten ist. Und eigentlich steht das, denn der Flug noch dazu, steht das überhaupt nicht mehr im Verhältnis. Ja, hier ist das wilde Wiesel. Was machen eigentlich die Metzstullen? Das ist immer erst um 10 Frühstück. Der Schmierprozess beginnt jetzt. Ich nehme hier ein paar. Wie viele wollt ihr denn? Wir kommen hoch, ne? Oder? Nee, wir bleiben hier unten. Wir bleiben hier. Sylt im September 2019. Ich bin als Besucherin beim Longboard-Festival an der Buhne 16, ein paar Kilometer nördlich von Kampen. Strandbistro mit entspanntem Ambiente, nennt es Google Maps. Ich nenne die Buhne 16 das heimliche Mutterschiff der deutschen Surfszene. Hier wird jedes Jahr das Longboard-Festival ausgetragen, ein 5-tägiges Festival mit Surfwettbewerb für alle Altersklassen und Wetterlagen. Ja, gelb geht links. Hier schwarz geht mit Finn First, ne? Ja. Und. Yes! Wow! Schön! Fliegende Bretter, ne? Ich stehe mit Sven Behrens und Thorsten Tosche-Strözel am Strand. Es ist früher Morgen, die ersten Teilnehmer des Wettbewerbs gehen ins Wasser. Sven Behrens betreibt zusammen mit seinem Cousin die Buhne 16. Er und Tosche sind in den nächsten Tagen Punktrichter. Von früh bis spät sitzen sie mit Klemmbrett und Kaffee in Svens Jeep direkt an der Wasserkante und begutachten die Surfer, vergeben Punkte für Manöver. Hier ist ja auch gerne mal 3 Peaks zur gleichen Zeit. Der Wind hat einmal komplett von Süd nach Nord gedreht. Wir haben jetzt hier komplett anderen Trecker, andere Strömungsverhältnisse. Die Welle ist von links nach rechts gewandert und wieder zurück. Und das ist, das switcht hier im Moment im Minutentakt. Ja, schwarz. Ich guck mal, wenn du hier vorne hängst, ich guck dir mal den Big Wash hier an. Ja. Wenn du da erstmal rausläufst, der kotzt sowas. Hast du schon gar keine Lust. Du bist weiter, ne? Ja, ich muss zur Arbeit. Ja, okay. Viel Spaß. Das Festival ist ein Spaßevent. Zum Saisonende treffen sich seit 20 Jahren die Surferinnen und Surfer der Insel, um gegeneinander zu surfen und gemeinsam zu feiern. Geschichte des Surfens. Ich bin Uwe Behrens von Sylt, Westerland Sylt, 1940 geboren und lebe seither. Naja, ich war einige Jahre im unterwegs in der Welt, aber jetzt lebe ich nur noch hier. Auf unserer schönen kleinen Insel. Uwe Behrens ist der Vater von Sven Behrens. Während sein Sohn und sein Neffe vorne im Gästebereich schwitzen, kloppt der Vater Kart mit seinen Brüdern und Freunden im extra dafür eingerichteten Zimmer. Die Buhne 16 bezeichnet er als seinen Alterssitz. Eine schöne Welle hat er gerade. Sehr gut. Ja, die Wiege kann man sagen, ist wirklich die Wiege des Surfens. Denn wir waren hier oben, glaube ich, die ersten Surfer auf der Insel. Wir hatten 1960 mal ein Bild im British Digest gesehen. Da standen Surfer auf einer Welle. Wir surften damals schon, aber nur auf Luftmatratzen und auf den Rettungsbrettern der Rettungsschwimmer. Wir waren noch klein damals. Was heißt klein? Jung. Und sah da so ein Bild, die surfen Riesenwellen. Und daraufhin wurden wir bissig. Dann fuhr ich nach Frankreich 1962 und kaufte mir das erste Surfbrett in Biarritz bei Michel Ballon. Das war das erste Brett überhaupt auf der Insel. Nee, was aus unser Leben, kann man sagen. Und diese ganze Olympia-Geschichte, spielt das für euch irgendeine Rolle hier? Nö. Auf der Insel? Nö. Nee. Überhaupt nicht. Es war wundervoll. All die Leute von hier, alle meine Freunde waren im Wasser. Jede Welle, die wir nahmen, war pures Glück und Freude. Wenn jemand eine Welle bekommen hat, dann haben wir ihn angefeuert und er hat dann vor Freude geschrien und alle so, yeah, los, los, los. Ich habe das so vermisst. Jeder hat das vermisst. Es waren wunderschöne 3 Stunden. It was very nice. How can we hang on to a dream? Ich spreche mit Leon in einer speziellen Zeit. Er ist zu Hause in Pavones in Costa Rica und konnte in den letzten Wochen der Corona-Krise nicht surfen. Nun wurden die Maßnahmen in Costa Rica etwas gelockert, die Strände sind wieder geöffnet, aber die Touristen noch nicht wieder da. Leon war das erste Mal seit langen Wochen wieder im Wasser. Und er ist das erste Mal seit Monaten wieder richtig zu Hause. Ich lebe so ziemlich mitten im Dschungel. Wir haben hier ein Haus, wir haben einen Garten, wir haben zu essen. Wir müssen nicht in den Supermarkt gehen, weißt du? Außer wenn wir Bacon brauchen. Mental war das sehr gut für mich. Es war eine Pause. Die letzten 8 Jahre waren verrückt. Aber ich vermisse auch den Wettbewerb und mit dem deutschen Team unterwegs zu sein. Ich würde jetzt gern wieder loslegen. Es ist ziemlich stressig, aber ich liebe es auch. Wenn ich könnte, würde ich es mein ganzes Leben lang machen. Die Welle hebt mich hoch, versetzt mir wieder diesen Tritt mit der sich nach vorne werfenden Lippe. Ich springe auf, ich stehe seitlich auf dem Brett mit dem Rücken zum Strand, mein Gesicht nah am Gesicht der Welle, Frontside, ich surfe. Ich schieße die Wasserwand entlang, ich verlagere mein Gewicht nach vorne, versuche im Rhythmus meines Atems hoch an die Kante zu kommen und wieder runter ins Tal, um Geschwindigkeit zu machen. In Wirklichkeit kann ich nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob ich eigentlich atme oder die ganze Zeit die Luft anhalte. Ich surfe also. Es sind Sekunden. Ich weiß nur, dass ich es kann. Dass ich das kann und dass es in mir einen Raum aufmacht, den ich jedes Mal wieder mit höchsten Freuden betrete. Ja. Vielleicht ist das spirituell. Vielleicht total abgedroschen, kitschig. Aber jetzt zum Knackpunkt. Zu dem, was das Surfen dem Spirituellen voraus hat. Es ist real. Noch jedenfalls. Ich lasse mich erschöpft im Sand nieder. Noch im Neo. Ich schaue aufs Meer. Mein Brett neben mir. Für einen Moment fühle ich mich tatsächlich einfach nur leer. Die Wellen brechen jetzt viel bauchiger. Der Schaum krabbelt langsam herunter. Viele Wellen sind gar nicht mehr surfbar. Mein Freund kommt mit unserem Sohn auf dem Arm zu mir gelaufen. Seine Kamera baumelt um den Hals. Wie war's? Sagt er. Ganz okay, sag ich. Und ich merke, wie mein linker Mundwinkel unkontrolliert nach oben zuckt, als hätte ich einen Krampf im Gesicht. Du lügst ja, sagt er und lacht. Ich schaue auf meine braunen Hände und die weißen Fingernägel. Sie entfernen sich von mir. Ich merke, dass ich high bin. Die Sonne brennt jetzt schon, der Wind kommt vom Meer. Alles ist nun anders. Der Moment verflogen. Das Grübeln, der Tatendrang, die Angst, der Kampf, die Euphorie, der innere Raum, das große Glück, der schöne Krampf in meinem Mundwinkel. Was wollen wir heute machen? Fragt mein Freund. Also, ich habe nichts mehr vor, antworte ich. Ich habe heute alles schon erlebt. Surfology oder Bretter, die die Welt bedeuten. Ein Feature über das Wellenreiten von Juliane Stadelmann. Es sprachen die Autoren Mohamed Ajour, Sonja Beiswenger, Sebastian Jakob Doppelbauer, Torben Kessler, Amel Schwerk und Hajo Tuschi. Musik Lukas Rabe. Technische Realisation Markus Freund und Corinna Kamera. Regie Eva Soloch. Redaktion Martina Kote und Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020.